Lasst uns den Frühling des Lebens und unsere Kräfte dem Heiland weihn. Siehe, es ist nicht vergebens, groß wird der Lohn einmal sein. Was kann es Schöneres geben, als wenn wir dienen dem Herrn und unser blühendes Leben schenken ihm will ich uns gern. Hörst du den Herrn dringend rufen, er will noch heute mein Diener sein. Lass ihn nicht länger noch warten, er lädt so freundlich dich ein. Lasst uns bekennen der Liebe, folgen dem Herrn alle Zeit und unsere innigen Triebe seien dem Heiland geweiht. Hochhebt empor Jesu Fahne, ziehet getrost in den heil'gen Streit. Sehet, die Sünde ist mächtig, seid stets zum Kampfe bereit. Sollt uns Verfolgung begegnen, wird es für viele auch schwer. Uns wird der Ewige segnen, wir sind das siegende Herr.